What God did in Liberia was unbelievable. Was Gott in Liberia gemacht hat, war einfach unglaublich. We went to a village. Wir sind in ein Dorf gegangen. Called Malawo. Das Malawo genannt it is, wird. It is the Mecca and the Vatican of satanic worship in Liberia. Es ist sozusagen so ein Mekka von satanischer Anbetung in Liberia. It is the place where a president would go barefoot to be empowered by witchcraft. Es ist ein Platz, zu dem der Präsident barfuß hingehen würde, um durch diese magischen Kräfte sozusagen bevollmächtigt zu werden. It is the place where his guard refused to take his boots off and then died of leprosy. Es ist ein Platz, wo seine Wache vom Präsidenten sich geweigert hat, die Stiefel auszuziehen und dann als Folge davon an Lepra gestorben ist. If you come from Malawi, wenn du von Malawi kommst, they will not take you in the military. Nehmen sie dich nicht im Militär auf. Because they're terrified to have someone from Malawi in the military. Weil sie einfach Angst haben davor, jemanden aus Malawi ins Militär aufzunehmen. You cannot get a job if you're from Malawi. Du kannst keinen Job bekommen, wenn du von Malawi bist. Because nobody wants their business cursed. Weil niemand sein Geschäft verflucht haben will. This is the place where they sacrificed people. Das ist ein Ort, wo sie Menschen geopfert haben. As close as 10 years ago. Nur noch vor 10 Jahren. Where they would go to other villages, capture someone, bring them back and have human sacrifice. Wo sie in andere Dörfer gegangen sind und jemanden gefangen genommen haben und den geopfert haben. Some of the people left, they would flee. Einige Menschen haben den Ort verlassen, sie haben sich geflohen. A guy named Dennis, und ein Mann namens who's Dennis, who's been a Liberian missionary pastor for about 20 years. Der Dennis war für 20 Jahre lang schon ein liberischer Missionar. He met someone from Malawi. Er hat jemanden aus Malawi getroffen. And he said, "Get me into the village." Und er hat ihn gebeten, dass er ihn in dieses Dorf hineinnimmt. So they made an arrangement and he went with 12 people. So sie haben eine Vereinbarung getroffen und sie sind zu 12 dorthin gegangen. No Liberian except for someone from Malawi had ever been in the village. Niemand von anderer aus Liberia war je in diesem Dorf gewesen. Nobody would go there. Niemand würde dort hingehen. Because you would not come out. Weil du einfach nicht mehr zurückkommen würdest. And so they went. And last September. Und letzten September sind sie dort hingegangen. And they went and they offered them some humanitarian projects. Sie haben ihnen einige humanitäre Projekte angeboten. That they would put tin roofs on their huts. Dass sie ihnen auf ihre Hütten Blechdächer geben that they würden. Would build them, a bathroom und dass sie ein Bädersystem bauen so würden. They agreed. Und so haben sie dazu gestimmt. And they went in barefoot and they and in the village you're not allowed to wear shoes and the women are not allowed to wear anything on top. Also sie sind barfuß hineingegangen. In dem Dorf darfst du keine Schuhe tragen und die Frauen durften nicht müssen nackt sein oben. Yeah. So they went back in October. So sie sind wieder zurückgegangen im Oktober. With the Jesus film. Mit dem Jesusfilm. And one of the elders said, you know, we could use if you ever like to build a church here. Einer der Ältesten sagte, wenn du da je eine Gemeinde bauen willst. You could build a church for us. Könntest du eine Gemeinde für uns bauen? Because God had been moving. Weil Gott sich dort so, weil dort so viel verändert hat. With no missionaries, God had been moving. Ohne Missionare hat Gott dort etwas verändert. So they show the Jesus movie. So haben sie diesen Jesusfilm gezeigt. In their language. In ihrer Sprache. And 35 people came forward to receive the Lord. Und 35 Menschen sind nach vorne gegangen, um den Herrn anzunehmen. And Dennis said, "You can't come forward unless you understand what this means." Und Dennis sagte, du kannst nicht nach vorne kommen, wenn du nicht verstehst, was das bedeutet. You have to renounce witchcraft. Du musst der Hexerei wirklich absagen. You have to renounce all the idols in your homes. Du musst all diese Götter in deinem Zuhause absagen. And they kept coming forward. And he says, "You don't understand." He kept stopping them and stopping und them. Und sie sind immer mehr nach vorne gekommen, und er hat ihnen immer wieder gesagt, ihr versteht nicht. Und so sie sind trotzdem weiter nach vorne gekommen. They became Christians. Sie sind Christen geworden. Now watch this. The whole country knows about this village. Das ganze Land weiß über dieses Dorf Bescheid. I was the first, only two other white people have ever been in the village. Nur zwei andere weiße Menschen waren bis jetzt in diesem Dorf. Rob and I and Brian were the first white men to ever walk in that village. Und wir waren die ersten, die überhaupt in dieses Dorf gegangen sind, Rob und ich und Brian. I got to preach the first message by a white person. Und ich habe die als erster Weißer eine Predigt gehalten. And they had invited people from other villages to come up and listen. Und sie haben aus Menschen aus anderen Dörfern eingeladen, um zuzuhören. Next week we'll show you part of the video. Und nächste Woche zeigen wir euch einen Teil des Videos. This week we'll just show you some slides. Diese Woche werden wir euch nur ein paar Bilder zeigen. And when we were in our room, still in Monrovia. Als wir in unserem Zimmer in Monrovia waren. We asked each other, what is our purpose? Haben wir uns gegenseitig gefragt, was ist unser Ziel, unser Zweck? And it was to be a blessing. Und das war ein Segen zu sein. As we were driving there, als wir dorthin gefahren sind, you could see smoke coming up everywhere. Konntest du überall Rauch sehen, der raufgestiegen ist. And I said, what are they, what's all the fires? What's that? Und ich fragte mich, was bedeutet and they said, all dieses the Feuer? Farmers are burning the forest. Und sie sagten, die Bauern brennen den Wald. I said, like everywhere? Ich fragte, überall? Everywhere. Und er sagte, ja, überall. Why is that a problem? Warum ist das ein Problem? I was having a hard time breathing. Ich hatte es wirklich schwer zu atmen. If the weather had been severe, wenn das Wetter wirklich stark also and it was unseasonably mild, it was supposed to be severe. Und wenn es sozusagen ungewöhnlich mild war, war es schon hart I für mich. I think I would have choked to death in the evening. Und ich glaube, ich hätte am Abend fast erstickt wäre ich. From the moment I walked into the village, von dem Moment an, als ich dieses Dorf betreten habe, climb, nach einem eineinhalb Stunden Anstieg, habe ich hohes Fieber bekommen. Und ich habe dieses Fieber sieben Tage lang gegen dieses Fieber sieben Tage angekämpft. It was like a nightmare. Es war wie ein Albtraum. But it didn't affect us. This was the amazing thing. Und das Tolle war, dass es aber uns irgendwie nicht beeinträchtigt hat. Ich habe etwas zum ersten Mal wirklich verstanden. At Romans chapter 8. In Römer Kapitel 8. It hit me while I was laying in my tent, totally sick, coughing and wondering if I was going to live. Und es hat mich wirklich so getroffen, während ich in meinem Zelt lag, wirklich total krank und hustend. And yet so happy that we were there. Und ich war so glücklich, dass wir dort waren. Es ist so ein unglaubliches Paradoxon, dass diese. And God sent us from our church. Our church was at the very center point of satanic activity in Liberia. Und Gott hat uns aus unserer Gemeinde geschickt, und unsere Gemeinde war wirklich an dem zentralen Punkt von satanischer Aktivität in Liberia. And I had to be so incredibly proud of Rob and Brian. Und ich war so stolz auf Rob und Brian. They were like two cherubim. Sie waren wie zwei Cherubine. Because they were like warriors of love. Sie waren wie so Kämpfer der Liebe, Soldaten like der Liebe. Warriors of light. Sie waren Soldaten des Lichts. They stepped so far beyond the boundaries. Sie sind so über ihre Grenzen that gegangen. We were getting scolded by the missionaries. Dass wir geschimpft wurden von den Missionaren. Because there were no boundaries. Weil es keine Grenzen gab. It was unbelievable. Es war unglaublich. Brian is so sick today. Brian ist so krank heute. Because he had a little girl so close to him. Weil er ein kleines Mädchen so nah trug. That she sneezed in his mouth. Dass sie in seinen Mund genießt hat. And now today he's so sick. Und jetzt ist er so krank. But he has no regrets. Aber he tells the story. He's laughing. Aber er bereut überhaupt nichts. Er lacht und erzählt and die Geschichte. He was the last day, he said, you know what? If I had a car right now. Und er sagte, wenn ich jetzt ein Auto hätte, I would drive right back to the village. Würde ich in dieses Dorf zurückfahren. I don't want to go home. Ich will nicht nach Hause fahren. So, I want to show you some slides. Ich möchte euch einige Dias zeigen. Then we're going to have Rob come up. Und dann wird Rob kommen and share something very interesting. Und etwas mitteilen. But these guys went into people's huts. They ate grasshoppers. They had so many kids. Sie sind wirklich in diese Hütten der Menschen gegangen. Sie haben Heuschrecken gegessen. They had kids sleeping in their sleeping bags. Und sie hatten Kinder schliefen in ihren Schlafsäcken. They were so over the border, like just thrashing darkness that had been there for centuries. Und sie sind so über ihre Grenzen gegangen und sie haben wirklich die Dunkelheit bekämpft. And we'll show you, you'll see it on the pictures. Ihr werdet es an den Bildern sehen. Especially on the video next week. Und besonders am Video nächste Woche. I'll just go through real quick some pictures. Gehen wir einfach schnell durch ein paar Bilder. And then Rob will come up. Und dann kommt Rob. Okay, we just got picked up here at the airport. Wir sind hier am Flughafen abgeholt worden. And our next slide. Nächstes Bild. We stayed here overnight. Hier sind wir haben wir übernachtet. We got into our bedroom. Wir sind in unser Zimmer gekommen. And there were bugs all over our beds. Und es waren überall Käfer. Tiny bugs. Ganz kleine. We're like, oh my God, oh, where are we? When we came back, we loved those bugs. Als wir zurückkamen, haben wir diese Insekten geliebt. We laid right on them. Wir haben uns auf sie gelegt. The UN is very present there. Die UN ist dort sehr präsent. A little further. This is Nick. He's from South Carolina. Das ist Nick. Er ist von South Carolina. There was three of us and four of them. Es gab drei von uns und vier von denen. This is Dennis. Dennis das is Dennis. A Liberian. He's this incredible evangelist, pastor, director. They've planted Es ist dieser unglaubliche evangelistische They've planted 36 churches and have built 17 buildings. Er hat 36 Gemeinden gegründet und wie viele? 17 buildings. Und 17 Gebäude. He has 15 men work for him. 15 Menschen arbeiten für ihn. And he pays them $5 a day. Und er zahlt ihnen $5 am Tag. And they work 10 hours a day build church buildings. Und sie arbeiten 10 Stunden am Tag und bauen Gemeinde. Okay, these three girls went. Two of them were cooks and one was a nurse. Zwei von den Mädchen waren Köchinnen und eine war eine Krankenschwester. No further. This road we had to drive on this road for 3 hours. Wir mussten auf dieser Straße 3 Stunden lang fahren. If I had sat in the back, I probably would have just died. Wenn ich auf dem Rücksitz gesessen wäre, ich glaube, ich wäre gestorben. They were driving so fast. Sie sind so schnell gefahren und es war so holprig. I had to take motion sickness pills. Ich hätte Tabletten für Seekrankheit nehmen müssen. This is on the way toward the village more, a little stop off. Es ist am Weg in dieses Dorf, ein kleiner Stopp. In the back you can see how they're burning. See that burning? Im Hintergrund könnt ihr sehen den Rauch, that wo was just everywhere. Und das war einfach überall. Okay, a little further. Welcome to Lofa Food Center. Herzlich willkommen im Lofa Essenszentrum. Yeah. Super. It's funny, but it's not so funny. Es ist lustig, aber eigentlich ist es nicht lustig. Yeah, I understand. This is an orphanage. Das ist ein Waisenheim. And all these kids don't have parents. Alle diese Kinder haben keine Eltern. You could just take anyone and put them in your suitcase. Du könntest jedes nehmen und oder irgendeines nehmen und es in deinen Koffer stecken. We just stopped off here to I think we were staying overnight here. Ja, wir haben hier übernachtet. 1 hour away from the village. Eine Stunde weg von diesem Dorf. Next one. And this is typical. Rob just picked up every kid he could das find. Das ist typisch. Rob hat einfach jedes Kind hochgenommen, das er and finden konnte. Brian was shocked at this, but Brian caught on after 2 days. Brian war eigentlich erst schockiert von dem Ganzen, hat aber dann nach 2 Tagen auch mitgemacht. But Rob must have had 100 different kids on his neck. Rob hatte 100 verschiedene Kinder auf seinen and Schultern. And they just knew everybody's name. Und sie wussten den Namen von jedem Kind. This is a Christian school. Das ist eine christliche Schule. This is about an hour away from the foothill to the village. Das ist ungefähr eine Stunde entfernt von dem dem Dorf. You see the barbed wire on top. Aber ihr seht oben diesen Draht. That's to keep the kids from jumping out. Das sozusagen bewahrt die Kinder davor rauszuspringen. To chase a ball. Um irgendeinem Ball nachzujagen. The road right there is, the cars go so fast. Weil da die Straße ist und die Autos fahren dort so schnell. Kids have gotten run over. Und es sind schon Kinder überfahren worden. A little monkey there. Das ist ein kleiner Affe. It was so cool. This is just the way now to the village. Und das ist der Weg zu diesem Dorf. And that was very typical of the way the road looked. Und das war, ist sehr typisch, so hat eine Straße ausgesehen. Und ich habe mir echt manchmal gedacht, schaffen wir das? Und das ist ein Vierradantrieb. This is the bottom of the foothill. The villagers have come down. Das ist unten am Fuße des Berges und die Bewohner sind runtergekommen. And they're carry our stuff up. The truck und is still sie haben coming. Unseren Gepäck raufgetragen und dann sollte noch der and Lastwagen they're gonna, kommen. Carry all of our water and stuff up. Und sie hatten dann alles Wasser und so raufgetragen. And they just start putting everything on their head. Und sie haben einfach alles auf ihren Kopf gegeben. A little 6-year-old kid who's got 20 liters of juice on his head. Und es gab ein 6-jähriges Kind, das 20 Liter Saft auf seinen Kopf gegeben hat. Let's go further. Look at this kid. He's going to walk for an hour and a half. Er ist eineinhalb Stunden gegangen just damit. Like that. Let's go a little further. It was so remarkable. Es ist so bemerkenswert. This is when we finally got to the village. Und da sind wir endlich bei dem Dorf angekommen. Just the first picture I asked someone to take. All these kids ran out. Alle diese Kinder sind rausgelaufen. A little further. Bisschen, ja. This was our first impressions of the kids. Das waren unsere ersten Eindrücke von den Kindern. We were sitting there. It was hot because it was the afternoon. Es war so heiß. Wir sind dort gesessen und es war Nachmittag. I thought I had sunstroke. Ich habe den Eindruck gehabt, ich habe einen Sonnenstich. But I already had a fever. Aber ich hatte schon Fieber. And next picture. This was our team. Das war unser Team. And four of them, like I said, were from. Let's see the back row. The guy next to me is what's his name? Ralph. Der Mann neben mir ist Ralph. He led the team. Er hat das Team geleitet. The girl next to him, die Frau daneben ist Allison. Allison. And the girl on the red die Frau mit dem roten Kopftuch. Yeah, was the nurse. Ist eine Krankenschwester. And then you see Rob over on the right side. Und dann ist Rob he's ganz already rechts. Got three kids hanging on him. Er hat schon drei Kinder auf sich draufhängen. That was so far out of the box of a missionary. Das ist so ungewöhnlich und für einen Missionar. He was getting scolded for doing that. Er ist wirklich geschimpft worden dafür. Getting scolded. This meeting here. Dieses Treffen, these are the elders of the city. Dies sind die Ältesten dieses All of these Dorfes. Men have witnessed human sacrifice. Und alle diese Männer haben bei Menschenopfern zugeschaut. We don't know which ones performed it. Wir wissen nicht, wer es gemacht they hat. I asked how many. Possibly 200. Ich habe gefragt und es waren wahrscheinlich 200. Somewhere between 100 and 200 they've witnessed. Zwischen 100 und 200 waren sie dabei. This is the center of witchcraft for Liberia. Und das ist das Zentrum von Hexerei in Liberia. This is, I think some of the pictures are. This is now. Go a little further. Right. This is. We had a ceremony here, and I preached. Wir hatten on top hier eine of there. Und ich and hab right gepredigt. Where they're digging here is where the secret satanic society of the women was. Und da, wo sie jetzt graben, war die geheime satanische Treffen and der they Frauen. Circumcise all the little girls. Und sie haben alle kleinen Mädchen beschnitten. That means they can't. They take away their ability to enjoy sexuality. Und sie nehmen damit den Mädchen die Möglichkeit, Freude am Sex zu haben. And it was happening right there. Und es ist hier passiert. And they moved it somewhere else in the forest, and this is where the church is going to be. Und sie haben das woanders hin in den Wald verlegt, und das ist jetzt der Platz, wo die Gemeinde gebaut werden wird. You gotta imagine that the whole country knows of this village. Und das ganze Land weiß von diesem Dorf. And this village is turning to Christ. Und dieses Dorf wendet sich Jesus zu. They taught me a song that went something like Gizi Gi Galama Gizi. Sie haben mir ein Lied beigebracht, das ist irgendwie so gegangen, Gizi. And I'll teach it to you next week, but it ich says euch nächste Woche we're climbing to the mountain of the Lord. Und das bedeutet so, wir klettern Gizi hinauf Gizi auf den Berg des Gizi Herrn. Gizi Gi Galama Gizi Gi Gamilezo. And it says we're climbing to the mountain of the Lord. We're climbing wir to the mountain of the Lord. Den Berg des Herrn. And this is exactly what it's going to be. Und das ist, go a little further. Sein wird. You can see these guys were so professional. Diese Männer waren so professionell. I gave one of the guys my work boots. My ich habe einem dieser Männer meine Arbeitsschuhe my gegeben. My older worn-in work boots. Meine älteren getragenen Arbeitsschuhe. He wouldn't wear them for work. Er hat sie nicht für die Arbeit angezogen. He didn't want to get them dirty. Weil er nicht wollte, dass sie schmutzig He's werden. Going to wear them as his dress shoes. Und er wird sie als seine wirklich schönen Schuhe tragen. A little further. This guy made me a machete. Dieser Mann hat mir eine Machete gemacht. Everybody had a machete. Jeder hatte so eine Machete. I was walking down the path and this guy was coming up the path with a machete. Ich bin den Weg entlang gegangen und dieser Mann ist mir entgegengekommen mit einer Machete. Not all the village are Christians. Nicht die ganze. And I had this thought in my mind, this guy is going to cut my head off. Nicht jeder in diesem Dorf ist Christ und ich hatte diesen Gedanken in meinem Kopf, der wird mich jetzt umbringen. He was coming toward me, had this mean look on his face. Er hatte diesen bösen Blick auf seinem Gesicht. He looked like Tarzan. I mean, like. Und so wie wenn er mich jetzt umbringen würde. Carrying a machete, and I was like, this guy is going to go. Dieser Mann wird mir das jetzt einfach über den Kopf said, ziehen. Hello. Hallo. And he said, hello, Pastor. Und er sagte, hallo, Pastor. How you feel? Wie geht's dir? I said, very good. Und ich sagte, sehr gut. Okay. This was the ceremony where we the first shovel. Das ist die Zeremonie, wo wir. The first shovel of the. Ach so, der erste Aushub. And the guy to the right of me is the chief of the village. Und rechts von mir, das ist der Häuptling des Dorfes. The fact that I was there for this. Die Tatsache, dass ich dort da war. We will be welcome into that village for centuries. Wir werden, dadurch, dass ich da war, werden wir in den nächsten Jahrhunderten willkommen sein in diesem Dorf. I will give you a name. Ich werde dir einen Namen geben. This church is famous in that village. Diese Gemeinde ist berühmt in dem Dorf. You just have to say, you're from this church. Du musst nur sagen, ich bin von dieser Gemeinde. And we started building. Und wir haben angefangen, das zu bauen. And I wanted to do this, but I was too sick. Ich wollte das machen, aber ich war zu krank. And they probably wouldn't let me. Let's go further. Und sie hätten mich and wahrscheinlich nicht gelassen. They were building so fast and they were so good. It was so perfectly straight. Sie haben so schnell gebaut und sie waren so gut dabei. And it was so hot. Und es war so heiß. It was unbelievably hot. Es war unglaublich heiß. A white guy could only work there like 20 minutes and that's it. Und ein Weißer könnte da nur 20 Minuten arbeiten. And they always waited to work in the sun. Always waited for Sie haben immer auf die Sonne gewartet. I said, let's work at night. Und ich schlug vor, lasst uns in der Nacht arbeiten. No, you cannot work at night. Nein, du kannst nicht in der Nacht arbeiten. All right, let's go further. There's Rob trying to learn how to put the thing on his head. Rob hatte versucht, es zu lernen, wie man das auf seinem Kopf trug. Oh, further, just as a picture of just some of the villagers. Einige der Dorfbewohner. This is me. Das bin ich. A little bit sick. A very sick actually. Eigentlich sehr krank. This is Rob with his football team. Das ist Rob mit seinem Football Team. It's skins against the shirts. That's next one. Okay, also ohne ohne gegen Hemd. It's coming. I got the slides mixed up. Okay, go ahead further. Look at this. It's just growing. Schau, wie das That's wächst. After 4 days. Das war in 4 Tagen. Go ahead further. This is that was our breakfast. She cooked breakfast das there for us every day. Sie hat für uns Frühstück gemacht. A little further. This is where we lived. Das ist da, wo wir gelebt haben. There were tents inside. Da waren drinnen Zelte. A little further. There's Brian's team. Da ist Brian's team. A little further. There's Rob again. A little further. Das ist nochmal Rob. Brian did so much work in the Apotheke that they were able to treat 100 patients more because he worked so hard. Brian hat so viel in der Apotheke gearbeitet, dass es möglich war, 100 Patienten mehr zu versorgen, weil er einfach so viel gearbeitet hat. Medicine. Er hat alle Medizin vorbereitet. This is where they sacrificed humans. Das ist der Platz, wo sie Menschen geopfert haben. You can see it's not very old. Du kannst sehen, es ist nicht sehr alt. Further. This me in the tent sick. Das bin ich, wo ich krank bin im Zelt. Wet sock, fan on the sock. Ein Ventilator und ein Umschlag. Further. This is one of the elders. This is one of the elders who wanted the church. Das ist einer der Ältesten, der diese Gemeinde wollte. A little further. And this is another elder presenting me with a machete. Das ist ein anderer Ältester, der mir diese Machete gibt. Another one. This is me presenting him my binoculars from our church. Und bin ich, wie ich ihm das Fernrohr gebe von unserer Gemeinde. And I clean them up with an alcohol rag inside out before I gave it to him. Und ich habe es mit einem Alkoholtuch innen und außen geputzt. He was incredibly blessed. Und war so gesegnet dadurch. A little further. This is typical. Das ist typisch. A little further. That's grasshoppers right there. Das sind Heuschrecken. Okay, a little further. The women carried up so much material. Die Frauen haben so viel Material hinaufgebracht. Let's go further. That's waiting for medicine. Let's go further. Das ist, während sie auf die Medizin gewartet further. Haben. Okay, let's have Rob come up. And next week we're gonna show you a video. Und nächste Woche zeigen wir euch ein Video. But yeah, you're welcome. Good morning. Guten Morgen. Pastor Rob covered a lot of stuff I wanted to talk about, so I'll keep this short. Ich werde es kurz machen. Pastor Rob hat schon sehr viel von dem erzählt, was wir erlebt haben. I'll just repeat it, yeah. Okay. Ich werde es einfach wiederholen. First I want to say I love you guys, all of you. Und als erstes möchte ich sagen, ich liebe euch alle. And I'm so glad to be back here. Und ich war so froh, wieder hier zurück zu sein. And I want you to know we went there to represent you. Und ich möchte, dass ihr wisst, dass wir dorthin gegangen sind, um euch zu repräsentieren. It wasn't a personal vacation. Es war kein persönlicher Urlaub. We went there to represent this church. Wir sind dorthin gegangen, um diese Gemeinde zu vertreten. And to represent Christ's love. Und um die Liebe Jesu dort zu vertreten. The thing I learned the most about this trip was. Das, was ich am meisten gelernt habe während dieser Reise. About demonic warfare. Über dämonisches Kämpf, also dämonische Kriegsführung. As you already know, this is the place where they sacrificed humans. Das ist der Platz, wie ihr schon wisst, wo sie Menschen geopfert haben. Something Pastor Rob left out, we heard, was that they would capture the children from other villages. Das, was Pastor Rob noch nicht gesagt hat, ist, dass sie die Kinder von anderen Dörfern gefangen genommen haben. And they would disembowel them. Und sie waren die Eingeweide herausgenommen, haben sie ihnen. And they would offer their organs to the gods. Und sie haben ihre Organe den Göttern geopfert. And they would find the children in the rivers. Und man hat dann die Kinder im Fluss gefunden. Their stomachs open. Mit ihren Bäuchen offen. And this, we didn't know where we were going, you know, until the night before. Wir haben nicht gewusst, wohin wir gehen, bis eine Nacht davor. We had no idea it was such a demonic place. Wir wussten nicht, dass das so ein dämonischer Platz war. So we didn't have time to prepare in prayer. So hatten wir eigentlich keine Zeit, uns im Gebet darauf vorzubereiten. And so we just got attacked the whole time. Und so sind wir eigentlich die ganze Zeit angefochten worden. This is my baby. Das ist mein Baby. Her name is Yama. Ihr Name ist Yama. And I love her so much. Und ich liebe sie so sehr. I want to adopt her. Ich möchte sie adoptieren. Could I have the next slide, please? Just some more pictures of me and Yama. Einige mehr Bilder von mir und Yama. She's 5, but she looks about 3. Sie ist 5, aber sie schaut wie 3 Jahre aus. She's so under. She has not enough nutrition. Sie hat nicht genug Nahrung. Next slide, please. So we're feeding her. So haben wir sie gefüttert. As soon as I got up there, we hiked up the hill. Sobald wir aufgestanden sind, sind wir den Berg hinaufgegangen. I could barely keep up with Pastor Rob. Ich konnte es fast nicht mit Pastor Rob mithalten. He was smoking me. He was much faster than me. Er war viel schneller als ich. I mean, that's because I had a 30 kilo pack on. Ja, ich hatte einen 30 kilo Rucksack. I was proud of him, and you would have been too. Oh, ich war stolz auf ihn, und ihr werdet es auch. Genau. So when I got up there, I was so tired. Als ich dann dort ankam, war ich so müde. I didn't want these guys to carry my pack, you know. Ich wollte nicht, dass diese Typen mein Gepäck tragen. And this girl Yama, she just came up to me. Und dieses Mädchen Yama, sie kam einfach zu mir. And she smiled with that smile. Sie hat mich so angelächelt. And then it was so hot that she just started sleeping, you know. Und es war so heiß, dass sie einfach begonnen hat zu schlafen. And she made me tired. Und sie hat mich auch müde gemacht. And so we just took a nap there. That's like 5 minutes. Und so haben wir einfach einen kurzen Mittagsschlaf gemacht. That's 5 minutes after we arrived to the village. Das ist 5 Minuten, nachdem wir im Dorf angekommen sind. Next slide, please. This is Yama's mother. Das ist Yamas Mutter. She's 25 or something. Sie ist 25 oder so. You see, there was such demonic activity in the tribe. Es ist, in diesem Stamm gab so viel dämonische Aktivität. That the only thing we could do, our only weapon. So dass das die einzige Waffe, die wir hatten. Was Christ's love. War die Liebe Christi. And so I purposed to go in and meet her parents. Und ich wollte gerne hineingehen und ihre Eltern treffen. You can't see it, but she's wearing my T-shirt there. Ihr könnt es da nicht sehen, aber sie trägt mein T-Shirt. I went in and I ate grasshoppers in their hut with them. Ich bin hineingegangen in die Hütte und habe dort Heuschrecken mit ihnen gegessen. I gave them all my clothes. Ich habe ihnen alle meine Kleidung gegeben. I gave them a flashlight that doesn't need batteries. Ich habe ihnen eine Taschenlampe gegeben, die keine Batterien braucht. It was the coolest thing. They loved it. Und sie haben es so geliebt. Es war so cool. I wanted to show them that they need to express Christ's love to their children. Und ich wollte ihnen zeigen, dass sie auch die Liebe Jesu ihren Kindern gegenüber ausdrücken müssen. Because these kids, they don't, no one picks them up and holds them. Niemand nimmt diese Kinder auf den Arm und hält sie. They're just neglected. Sie sind einfach vernachlässigt. Next slide, please. This is what formed my bond with Yama. Das ist, was meinen Bund mit Yama wirklich festgemacht hat. They take these children into the woods. Sie nehmen diese Kinder in den Wald. When they're so young. Wenn sie noch so jung sind. They cut them like this. Und sie schneiden sie so, auf diese Art und Weise. She had these marks all over her body. Sie hatte diese Narben über ihren ganzen Körper. On her inner thighs. An ihren Oberschenkeln. And after the nap, after I napped with her. Nachdem ich mit ihr geschlafen hatte. Also den Mittagsschlaf gehalten hatte. She was so tired, I had to carry her to her hut. Sie war so müde und ich wollte sie zu ihrer Hütte tragen. And her shirt got caught on my belt or something. Ja, und ihr T-Shirt ist bei meinem Gürtel hängen geblieben. And I was so shocked when her shirt lifted up and I saw these. Und ich war so schockiert, als ihr T-Shirt hochging und ich das alles sah. I had no idea that they did this in this village. Ich hatte keine Ahnung, dass sie das in diesem Dorf machen. And they take the kids into the forest. Sie nehmen die Kinder sie bringen sie in den Wald. And the witch doctor cuts them with a und hook. Dieser Hexendoktor oder was schneidet sie mit? And they're secluded there for 2 years. They have to stay in the woods. Also, die müssen für 2 Jahre im Wald bleiben. With the witch doctor. Mit diesem Hexendoktor. For 2 years. 2 Jahre lang. Now this is so demonic, right? Das ist so dämonisch. But I want you to see the positive too. God Aber is doing. Ich möchte euch auch, dass ihr das Positive seht. God is doing such a work there. Gott macht dort so ein großartiges Werk. And I want to thank you so much for sending us there. Und ich möchte euch so sehr danken, dass ihr uns dorthin gesendet habt. Because we showed them the love of Christ. Weil wir ihnen die Liebe Christi gezeigt haben. And I'm going to ask you to pray with me in a little bit for this. Und ich bitte euch, dass ihr mit mir für das betet. Because we have to pray. We have to pray this stops. Und wir müssen beten. Go to the next slide, please. Pastor Rob was attacked day and night. Pastor Rob war Tag und Nacht angegriffen. We prayed over him. Wir haben über ihn gebetet. We anointed him with oil. Wir haben ihn mit Öl gesalbt. But he was so sick. Aber er war so krank. In Romans 5:3, correct me if I'm wrong. In Römer 5, Vers 3. New American Standard Version. In den neuen New American Standard Version, ja. It says, "Tribulation worketh perseverance." Verfolgung bringt Durchhaltevermögen. Normally it says, "Tribulation worketh patience." Normalerweise heißt es bringt Geduld. But in tribulation you have to persevere. Aber in der Verfolgung musst du wirklich durchhalten. And when you persevere through that tribulation, you gain experience. Und wenn du durch das Ganze durchhältst, dann gewinnst du Erfahrung. And with that experience, you gain wisdom. Und mit dieser Erfahrung bekommst du Weisheit. And that wisdom is a blessing. Und diese Weisheit ist ein Segen. And Pastor Rob was so sick, I can't explain it to you. Und Pastor Rob war so krank, ich kann euch das gar nicht erklären. But look at the smile on his face. Aber schaut mal das Lächeln auf seinem Gesicht an. He's giving a thumbs up. Er gibt seine Daumen hoch. You know, he didn't know I heard him, but I heard him in his tent just reading off scripture. Er wusste nicht, dass ich ihn gehört habe, aber er hat in seinem Zelt einfach Bibelverse gelesen, zitiert. He was just reading them off, you know, of comfort and trust. Und einfach von Trost und Vertrauen. He persevered through this sickness. Er hat wirklich durch diese Krankheit durchgehalten. We had no idea why he was so sick. Wir wussten nicht, warum er so krank war. But he persevered through the tribulation. Aber er hat wirklich durch diese Verfolgung und Angriffe durchgehalten. And you know, even though he was so sick, und auch wenn er so krank war, day and night he had me and Brian just investing into us, teaching us. Er hat die ganze Zeit in mich und in Brian wirklich investiert und uns gelehrt. Remember the message on thankfulness? Erinnert ihr euch an die Botschaft über Dankbarkeit? This was a prime example. Und das war wirklich ein Beispiel dafür. He's thankful for everything. We have to be thankful for everything. Wir müssen wirklich dankbar sein für alles. Then Satan can't touch us. Dann kann uns Satan nichts gegen uns anhaben. And he was thankful. Und er war dankbar. And he knew it was for a reason. Und er wusste es, dass es für einen bestimmten Grund war. Next slide, please. You already saw this. This is the groundbreaking ceremony. Und ihr habt das schon gesehen. Das ist sozusagen dieses der Spatenstich, sozusagen der erste für die Gemeinde. You'll see next week, maybe in the video, that Pastor Rob preached at this groundbreaking ceremony. Ihr seht vielleicht nächste Woche im Video, dass Pastor Rob gepredigt hat bei diesem Eröffnungszeremonie. And as I videoed the ceremony, I heard everybody praying the prayer of salvation. Und als ich das Video sozusagen das Video gemacht habe von dieser Zeremonie, habe ich einfach jeden dieses Gebet der Übergabe beten hören. If that was the only reason we went up there was for this ceremony, it was enough. Und wenn das der einzige Grund war, dass wir um zu dieser Zeremonie zu kommen, dann war das einfach genug. All these people from this demonic stronghold are praying the prayer of salvation. Alle diese Menschen, die zu diesem die Teil dieses dämonischen Dorfes oder Platzes sind, haben dieses Gebet, Übergabegebet gesprochen. It just brought me to tears. Und es hat mich einfach zu Tränen gerührt. Next slide, please. This is the building of the church. Da wurde die Gemeinde gebaut. When we left, it was about the walls were halfway up. Als wir dort wieder weggegangen sind, waren ungefähr die Mauern zur Hälfte aufgebaut. These guys will be here for, I think, 2 more months. Die anderen werden da noch 2 Monate länger dort sein. Receiving $5 a day. Und bekommen da $5 am Tag. Working 10-11 hours a day. Und die haben 10 bis 11 Stunden gearbeitet. And then it's going to be finished. Then it's going to be a place of worship. Und wenn es fertig ist, wird es ein Platz der Anbetung sein. In the exact same spot where it was a demonic stronghold, where they would circumcise the women, the girls, they would circumcise them. Und genau der gleiche Platz, der vorher wirklich eine dämonische Festung war, wo sie Frauen beschnitten haben. My little girl Yama. Mein kleines Mädchen Yama. She's circumcised. Sie ist beschnitten. Her sex life will never be the same. Ihr Sexleben wird nie das gleiche sein. They ruined her life. Sie haben ihr Leben ruiniert. Next slide, please. I'm going to ask you to pray with me. I'm going to ask us all to hold hands and pray for this. Und ich möchte euch bitten, mit mir zu beten und auch die Hände zu geben. In James 4:7 it says, "Resist the devil and he will flee." In Jakobus 4:7 steht, widersteht dem Teufel, dann wird er fliehen. And the best way we can resist the devil is by prayer. Und der beste Weg, wirklich dem Teufel zu widerstehen, ist zu beten. And this is my church. Und das ist meine Gemeinde. And we have to pray for these people. Und wir müssen für diese Menschen beten. So that they can be victors, not victims, as Otmar said to me. Und dass sie wirklich Sieger sein können und keine Opfer. We have to pray against the devil. Wir müssen gegen den Teufel beten. Will you join me and hold hands? Macht einfach mit und nehmt euch an den Händen. Dear Father. Lieber Vater. Only you know how to stop this stuff going on in this tribe. Nur du weißt, wie das beendet werden kann, was in diesem Stamm vor sich geht. Und du hast gesagt, wenn wir irgendwas in deinem Namen bitten, dann wirst du das tun. We pray with all the authority you've given us. Wir beten mit all der Autorität, die du uns gegeben hast. Specifically for these children. Besonders für diese Kinder. We pray specifically against the demonic warfare there. Und ich bete ganz besonders gegen diese dämonische Kriegsführung dort. Specifically to stop these circumcisions and these markings. Und besonders, dass du diese Beschneidungen und diese Markierungen wirklich stoppst. Continue your work there. Setz einfach deine Arbeit dort fort. And we give you glory for everything you've done so far. Und wir geben dir die Ehre für all das, was bis jetzt schon passiert ist. We praise your name, O precious Father. Wir preisen deinen Namen, Vater. In the name of your Son Jesus Christ. Im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Amen. Amen. The next grouping of cuttings will be within 2 years. The next children will be cut within 2 years. In 2 Jahren inside 2 years. Also innerhalb von 2 Jahren werden die nächsten Kinder. All the kids that are not cut will be cut. Werden alle Kinder, die noch nicht so geschnitten worden sind, werden das mal. But it's the decision of the parents. Aber es ist die Entscheidung der Eltern. And the church is now there. Und jetzt ist die Gemeinde dort. The church has a pastor that goes up there. He's a young pastor. Und es gibt diese Gemeinde hat einen Pastor, das ist ein junger Pastor. I heard him speak to the church. Ich habe gehört, wie er zur Gemeinde gesprochen hat. And I thought, this guy needs to be trained. Und ich dachte mir, dieser Mann muss wirklich gelehrt werden. There's und trainiert so little werden. Discipleship. Es gibt so wenig Jüngerschaft. And I thought, this guy needs to be trained. Und ich dachte wirklich, der muss gelehrt werden und er braucht Training. This is not good stuff. Das ist wirklich nicht gut. The words are there, but it's, die Wörter sind da. I got such a burden at that moment when I was listening to him preach. Ich hatte plötzlich so eine Last auf dem Herzen für ihn. I said, we have to come back up here and do pastoral training. Und ich dachte mir, wir müssen da wirklich nochmal hinkommen und wirklich ein Training für diesen Pastor machen. Wir müssen diese Menschen lehren. Während die Menschen dort gewartet haben, dass sie ihre Medizin bekommen, sitting exactly like these, like you're sitting in front of me here. Und sie sind genauso gesessen, wie ihr hier vor mir sitzt. And I said, is there a translator around? Und ich fragte, gibt es irgendwo einen Übersetzer? Said, for what? I said, just give me a translator. Und die fragten, warum? Und ich sagte einfach, na, gib mir einfach einen. What are you going to do? I'm going to do a seminar. Und ich werde ein Seminar machen. They said, on what? I said, that doesn't matter. Und sie fragten, warum, worüber? Und ich sagte, das ist doch egal, bring mir einen Übersetzer. Ich werde darüber nachdenken, während der kommt. So, I helped them memorize Psalm 23. Und ich habe ihnen geholfen, dass sie Psalm 23 auswendig gelernt haben. The Lord is my shepherd, I shall not want. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. He makes me lie down in green. Er führt mich zu grünen and leads me Auen and brings me to clean water. Und er führt mich und bringt mich zu frischem Wasser. He gives me a happy heart. Er gibt mir ein glückliches Herz and guides my paths in the right way. Und er führt meine Schritte auf den richtigen Weg, because he loves me. Weil er mich liebt. They didn't even know what a psalm was. Die wussten nicht mal, was ein Psalm war. They never heard of King David anything. They know nothing. Die haben noch nie etwas von König David gehört. They don't even know where they live. Sie wissen nicht mal, wo sie leben. They don't even know what Africa looks like. Sie wissen nicht mal, wie Afrika ausschaut. They know nothing. Sie wissen einfach gar nichts. I want to go back up there and teach. Und ich möchte dort noch wieder hingehen und sie lehren. I just want to close with Romans chapter 8. Und ich möchte einfach mit Römer 8 abschließen. Verse 35, it says, who shall separate us from the love of Christ? In Vers 35 heißt es, wer will uns scheiden von der Liebe Christi? But I understood this in a new way. Und ich habe das auf eine neue Art und Weise verstanden. Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert. But in all things we overwhelmingly conquer through him who loved us. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. For I am convinced that neither death nor life, nor angels or principalities, nor things present, nor things to come, and in the New Living Translation it says, nor the powers. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Und in der englischen Übersetzung, in der New Living, steht statt den Powers, steht wirklich die Mächte der Hölle. The powers of hell. And as I was reading this in my tent, I thought, I understand what this Und als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, ich verstehe das jetzt. The powers of hell. Die Mächte der Hölle. And it cannot stop the love of God from operating in our hearts. Und all das kann die Liebe Gottes nicht davon abhalten, in unseren Herzen zu wirken. It can make us sick. It can afflict us. Es kann uns krank machen, anfechten. On the outside, but it cannot touch the inside. Vom Äußeren her, aber es kann nicht das Innere angreifen. It can throw anything it wants at the outside of the temple. Es kann wirklich alles von außen einwirken. But it cannot affect what's happening on the inside of the temple. Aber es kann nicht das beeinflussen, was drinnen passiert. And this was so awesome. If you go back, or you go to the last verse. In all things we overwhelmingly conquer through him who loved us. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. If you change the word love to bless, wenn du das Wort geliebt durch gesegnet austauscht, through him who blessed us. Durch ihn, der uns gesegnet hat. You understand something here, watch. When does the love of Christ operate in us? Wann wirkt die Liebe Christi in uns? When we live to be a blessing. Wenn wir so leben, dass wir ein Segen sind. In all things we are overwhelmingly conquerors through him who loved us, who blessed us. In all dem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt oder gesegnet hat. And God loved us with this unbelievable blessing. Und Gott hat uns mit diesem unglaublichen Segen geliebt. So that that could operate in us. So dass das in uns wirken kann. And when that is our purpose. Und wenn das unser Ziel, when unser we walk Zweck into ist, a situation to be a blessing. Wenn wir in eine Situation hineingehen, um ein Segen zu sein. Suddenly our whole mindset is prepared. Und auf einmal ist sind unsere ganze Einstellungen und Gedanken wirklich vorbereitet. To be a vessel useful to God. Dass wir ein Gefäß sind, das für Gott nützlich ist. And I understood it for the first time. I thought, I get it now. Ich habe es wirklich zum ersten Mal wirklich verstanden. I get it. Ich habe es kapiert. Nothing can separate me from God's love operating in my heart. Nichts kann mich davon trennen, dass Gottes Liebe wirklich no in meinem situation. Herzen arbeitet. No situation. It doesn't matter what is thrown at me. Es ist ganz egal, was mir entgegengeworfen wird. It doesn't matter if I'm laying there with a fever for 7 days. Es macht nichts, auch wenn ich mit Fieber 7 Tage lang liege. God's love is operating. Gottes Liebe wirkt because in mir. I knew it was for a purpose. Und ich weiß, dass es einen Sinn hat. And I don't have to understand what the purpose of it is right now. Und ich muss vielleicht gerade jetzt nicht but verstehen, was I dieser Sinn dahinter I walk ist. Back into that village, aber ich weiß, wenn ich in dieses Dorf zurückkomme, say, I can't believe you came back. Und sie werden sagen, ich kann es nicht glauben, dass du zurückgekommen bist. That's right, I'm back. Und es stimmt, ich bin zurück. Because the devil wants to intimidate us. Der Teufel will uns einschüchtern. And I talked to some African pastor on the way out. Und ich habe mit einem afrikanischen Pastor am Weg zurückgesprochen. Tell me about what happened. Tell me how you see what happened. Und sagte, sag mir, was du gesehen hast, was passiert ist. Well, he said, this is what happened. Und sagte, das Folgendes ist passiert. He says, you're God's anointed man. Und sagte, dein Gott hat wirklich Männer gesalbt. You are God's anointed man. Du bist. Ah, du bist gesagt. You cannot come in here as a worker. Du kannst hier nicht als Arbeiter reinkommen. Der Satan sieht dich nicht als Arbeiter. He sees you the same way he sees you in Vienna. Er sieht dich auf die gleiche Art, wie er dich in Wien sieht. He targeted you. Er hat dich als Ziel genommen. And he set up his defenses. Und er hat seine and the more defenses you go through, the tougher Verteidigung it gets. Aufgebaut und je mehr du da durchgehst, and umso härter wird es. And they were already talking about taking me down on Tuesday. Und sie haben darüber gesprochen, mich am Dienstag runterzunehmen. I'm going down. Und ich sagte, ich gehe da nicht runter. I'll be right here. Ich bleibe hier. Stay right here. We're not aborting anything. Und wir geben nichts auf. We're going back. Wir gehen zurück. As soon as we can. Sobald wir können. Because there's other villages. Es gibt noch andere Dörfer. And if we can affect this village. Und wenn wir dieses Dorf beeinflussen können. And those parents decide cutting is over. Und wenn diese Eltern beschließen, dass wirklich diese Beschneidung vorbei ist. It will domino through the whole country. Es wird wie ein Domino-Effekt geben durch das ganze Land. Through the whole country. You want to invest in a country? You want to make a financial investment? Invest in Liberia. Wenn du eine finanzielle Investition machen möchtest, investiere in Liberia. You know why? Wisst ihr warum? Witchcraft brings poverty. Hexerei bringt Armut. And when witchcraft falls, prosperity comes. Und wenn diese Hexerei wirklich aufhört, so da zu sein, dann kommt Wohlstand. And the only way witchcraft falls is when the gospel comes in. Und der einzige Weg, dass die Hexerei aufhört, ist, wenn das Evangelium hineinkommt. Sollen wir beten? Father in heaven, thank you this morning. Vater im Himmel, danke. That we are a light on a hill. Dass wir ein Licht auf dem Berg sind. Not just here in Vienna. Nicht nur hier in Wien. Not just in our families. Nicht nur in unseren Familien. Our businesses. In unserem Geschäft. But also in Liberia. Aber auch in Liberia. We thank you that you've brought us there. Danke, dass du uns dorthin gebracht hast. To extend our church. Um unsere Gemeinde dorthin zu erweitern. 5,000 miles away. 5,000 Meilen entfernt. To a little village. In ein kleines that Dorf. That will never, ever, ever forget the investment of 2 young men. Und die nie im Leben vergessen wird, wirklich diese Investition dieser 2 jungen Männer. 2 of our young men. 2 junge Männer. 2 warriors of love. 2 Kämpfer der Liebe, Soldaten der Liebe. Thank you, Lord. Thank you for everyone in our church. Danke, Herr. Danke für jeden in unserer Gemeinde. Thank you that we can live to be a blessing. Danke, dass wir leben können, wirklich ein Segen zu sein. In every situation we can be more than conquerors. Danke, dass wir in jeder Situation mehr als Überwinder sein können. Give us wisdom for the future, Lord. Gib uns Weisheit für die Zukunft. Thank you for this day. Danke für diesen Tag. Thank you for everyone. Danke für jeden Einzelnen, für unsere Kinder, for the food that we eat. Für das Essen, das wir essen. We love you. Wir lieben dich. Let's stand for a moment. Lasst uns aufstehen für einen Moment.